Nein, Mrs. Jones erledigt das. Okay, ich putz mir nur rasch die Zähne. Tu dir keinen Zwang an und nimm meine Zahnbürste, biete ich ihr spöttisch an. Genau das war auch meine Absicht, entgegnet sie und rauscht hinaus. Diese Frau ist nie um eine Antwort verlegen. Kurz darauf kehrt sie mit ihrer Handtasche zurück. Vergiss nicht, deinen Blackberry, den Mac und die Ladegeräte nach Georgia mitzunehmen. Ja, Sir, antwortet sie gehorsam. Braves Mädchen. Komm. Ich begleite sie zum Aufzug und steige mit ein. Du brauchst nicht mitzukommen, ich kann allein zum Auto gehen. Gehört alles zum Service, frotzle ich. Außerdem kann ich dich dann den ganzen Weg nach unten küssen. Ich nehme sie in die Arme, setze mein Vorhaben in die Tat um, genieße ihren Geschmack und ihre Zunge und verabschiede mich richtig von ihr. Als sich die Türen in der Tiefgarage öffnen, sind wir beide außer Atem und erregt, aber sie muss weg. Ich bringe sie zum Auto, halte ihr die Fahrertür auf und unterdrücke meine Begierde. Fahr vorsichtig, Anastasia, und gute Reise. Ich schließe die Tür, trete einen Schritt zurück und blicke ihr nach. Dann gehe ich wieder nach oben. Ich klopfe an Taylors Bürotür und teile ihm mit, dass ich in 10 Minuten ins Büro möchte. Ich fahre den Wagen vor, Sir. Vom Auto aus rufe ich Welch an. »Mr. Gray«, meldet er sich mit heiserer Stimme. »Welch, Anastasia Steele kauft heute ein Flugticket und möchte heute Abend von Seattle nach Savannah fliegen. Ich würde gerne wissen, welchen Flug sie nimmt. Bevorzugt sie bestimmte Airlines? Ich fürchte, das weiß ich nicht. Ich schaue, was sich machen lässt.« Ich lege auf. Mein schlauer Plan scheint aufzugehen. »Mr. Gray«, Andrea ist verwundert, weil ich einige Stunden zu früh dran bin. Am liebsten würde ich ihr sagen, dass ich, verdammt nochmal, hier arbeite, aber ich beschließe, mich zu benehmen. »Ich dachte, ich überrasche Sie. Kaffee«, flötet sie. »Gern. Mit oder ohne Milch?« Braves Mädchen. »Mit, die Milch aufgeschäumt.« »Ja, Mr. Gray.« »Versuchen Sie, Caroline Acton zu erreichen. Ich würde gern sofort mit ihr sprechen.« »Natürlich. Und vereinbaren Sie für mich einen Termin bei Flynn in der nächsten Woche.« Sie nickt und macht sich an die Arbeit. Ich setze mich an meinen Schreibtisch und schalte den Computer an. Die erste Mail in meinem Posteingang ist von Eleanor. Von Eleanor Lincoln, betrifft das Wochenende, Datum 30. Mai 2011, 10.15 Uhr, an Christian Gray. »Christian, was ist da los? Deine Mutter hat mir erzählt, du hättest gestern zum Abendessen eine junge Frau mitgebracht. Ich bin erstaunt, das ist doch gar nicht dein Stil. Hast du eine neue Sub gefunden? Ruf mich an. E. X.« Eleanor Lincoln, Esclaver for the beauty that is you, Trademark. Das hat mir gerade noch gefehlt. Ich schließe die Mail und beschließe, sie fürs Erste zu ignorieren. Olivia klopft an und bringt meinen Kaffee. Gleichzeitig meldet sich Andrea am Telefon. »Welch ist am Apparat. Miss Acton habe ich eine Nachricht hinterlassen«, meldet Andrea. »Gut, stellen Sie ihn durch.« Olivia setzt den Milchkaffee auf meinem Schreibtisch ab und hastet verlegen hinaus. Ich gebe mir Mühe, nicht auf sie zu achten. »Welch? Bis jetzt wurden keine Flugtickets gekauft, Mr. Gray, aber ich behalte die Lage im Auge und informiere Sie, sobald sich etwas ändert.« »Bitte tun Sie das«, er legt auf. Nach einem Schluck Kaffee rufe ich Ross an. Kurz vor dem Mittagessen stellt Andrea Caroline Acton durch. »Mr. Gray, wie schön von Ihnen zu hören. Was kann ich für Sie tun?« »Hallo, Miss Acton. Ich hätte gerne das Übliche. Die Grundgarderobe, schwebt Ihnen eine bestimmte Farbpalette vor?« »Blau- und Grüntöne, vielleicht Silber für einen offiziellen Anlass.« Mir fällt das Dinner bei der Handelskammer ein. »Edelsteinfarben, denke ich.« »Reizend«, erwidert Miss Acton so begeistert wie immer. »Und Unterwäsche und Nachtwäsche aus Seide und Satin. Etwas Glamouröses.« »Ja, Sir, wie hoch setzen Sie das Budget an?« »Kein Budget, gehen Sie richtig in die Vollen. Ich möchte nur beste Qualität.« »Schuhe auch?« »Bitte?« »Wunderbar. Und die Größen?« »Ich maile sie Ihnen. Ihre Adresse habe ich ja noch vom letzten Mal. Wann soll geliefert werden?« »Diesen Freitag.« »Das schaffe ich ganz sicher. Würden Sie gern Fotos meiner Auswahl sehen?« »Bitte.« »Sehr gut. Dann mache ich mich gleich an die Arbeit.« »Danke.« Kaum lege ich auf, als Andrea schon Welch durchstellt. »Welch, Miss Steele nimmt den Flug DL 2610 nach Atlanta. Start heute Abend um 22.25 Uhr. Ich notiere mir alle Flugdaten und auch die des Anschlussflugs nach Savannah. Dann bitte ich Andrea zu mir, die kurz darauf mit ihrem Notizbuch erscheint. Andrea, Anastasia Steele wird diese Maschinen nehmen. Upgraden Sie sie in die First Class, checken Sie sie ein und bezahlen Sie die Gebühr für die First Class Lounge und buchen Sie den Platz neben mir auf allen Flügen hin und zurück. Benutzen Sie meine private Kreditkarte. Andreas verstörter Blick verrät mir, dass ich ihrer Ansicht nach offenbar den Verstand verloren habe. Allerdings fängt sie sich rasch wieder und nimmt meinen mit der Hand vollgekritzelten Notizzettel entgegen. »Wird gemacht, Mr. Gray!« Obwohl sie sich Mühe gibt, professionell zu bleiben, kann sie sich ein Lächeln nicht unterdrücken. Das geht dich nichts an. Den Nachmittag verbringe ich in Meetings. Marco hat einen vorläufigen Bericht über die 4 in Seattle ansässigen Verlage vorbereitet. Ich lege ihn beiseite, um ihn später zu lesen. Außerdem teilt er meine Ansicht, was Woods und seine Firma betrifft. Es wird zwar ein ziemliches Gemetzel werden, doch nach einem Blick auf die Synergieeffekte ist die einzige Lösung, Woods Technologieabteilung zu übernehmen und den Rest der Firma zu liquidieren. Das wird zwar teuer, bringt GEH allerdings am meisten. Am späten Nachmittag gelingt es mir, eine kurze und anstrengende Trainingseinheit mit Bastille einzuschieben. Also bin ich ruhig und entspannt, als ich mich auf den Heimweg mache. Nach einem leichten Essen setze ich mich zum Lesen an den Schreibtisch. Eigentlich ist eine Antwort auf Elenas Mail der erste Programmpunkt an diesem Abend. Doch als ich das Mailprogramm öffne, ist da eine von Anna. Ich habe fast den ganzen Tag an sie gedacht. Von Anastasia Steele, betreff Vorstellungsgespräche. Datum 30. Mai 2011, 18.49 Uhr, an Christian Gray. Sehr geehrter Mr. Gray, meine Vorstellungsgespräche heute liefen sehr gut. Ich dachte, das interessiert Sie vielleicht. Wie war Ihr Tag? Anna. Ich tippe sofort eine Antwort. Von Christian Gray, betreff mein Tag, Datum 30. Mai 2011, 19.03 Uhr, an Anastasia Steele. Sehr geehrte Miss Steele, alles, was Sie tun, interessiert mich. Sie sind die faszinierendste Frau, die ich kenne. Freut mich, dass die Gespräche gut gelaufen sind. Mein Morgen hat all meine Erwartungen übertroffen. Mein Nachmittag war im Vergleich dazu sterbenslangweilig. Christian Gray, CEO Gray Enterprises Holdings Incorporated. Ich lehne mich zurück, reibe mir das Kinn und warte. Von Anastasia Steele, betreff schöner Morgen, Datum 30. Mai 2011, 19.05 Uhr, an Christian Gray. Sehr geehrter Mr. Gray, der Morgen war auch für mich schön, trotz Ihres Grauls, mit dem Sie mich nach unserem untadeligen Schreibtischsex vertrieben haben. Bilden Sie sich bloß nicht ein, ich hätte es nicht gemerkt. Danke übrigens noch für das Frühstück, beziehungsweise danke an Mrs. Jones. Ich hätte da eine Frage zu Mrs. Jones, will aber nicht riskieren, schon wieder ihren Graul zu erregen. Anna. Graul? Was in aller Welt meint sie damit? Will sie damit sagen, dass ich eigenartig bin? Nun, wahrscheinlich bin ich das tatsächlich. Vielleicht hat sie meine Verwirrung bemerkt, als sie mich überrascht hat. Das ist schon lange niemandem mehr gelungen. Untadelig. Das gefällt mir. Von Christian Gray, betreff Sie und eine Verlagskarriere, Datum 30. Mai 2011, 19.10 Uhr, an Anastasia Steele. Anastasia Graul ist kein Substantiv und sollte folglich nicht von jemandem in den Mund genommen werden, der eine Karriere in der Verlagsbranche anstrebt. Untadelig im Vergleich wozu, bitte? Welche Frage haben Sie denn zu Mrs. Jones? Ich bin neugierig. Christian Gray, CEO Gray Enterprises Holdings Incorporated. Von Anastasia Steele, betreff Sie und Mrs. Jones, Datum 30. Mai 2011, 19.17 Uhr, an Christian Gray. Sehr geehrter Mr. Gray, Sprache verändert und entwickelt sich ständig weiter. Sie ist organisch und sitzt nicht in einem Elfenbeinturm voll teurer Kunstgegenstände mit einem Helikopterlandeplatz auf dem Dach und einem Ausblick über die Skyline von Seattle. Untadelig. Im Vergleich zu den restlichen Malen, als wir, wie lautete Ihre Bezeichnung nochmal, gefickt haben. Meiner bescheidenen Meinung nach war das Ficken ziemlich untadelig. Andererseits verfüge ich, wie Sie ja wissen, lediglich über einen beschränkten Erfahrungsschatz. Ist Mrs. Jones eine Ex-Sub von Ihnen? Anna. Ich lache laut auf, als ich Ihre Antwort lese. Doch ich bin auch ein wenig schockiert. Mrs. Jones eine Sub? Unvorstellbar. Anna, bist du etwa eifersüchtig? Und da wir gerade über Sprache reden, pass auf, was du sagst. Von Christian Grey. Betreff Vorsicht Wortwahl. Datum 30. Mai 2011, 19.22 Uhr. An Anastasia Steele. Anastasia, Mrs. Jones ist eine Mitarbeiterin, die ich zwar sehr schätze, zu der ich jedoch nie eine Beziehung gepflegt habe, die über unser Arbeitsverhältnis hinausging. Ich stelle niemanden an, mit dem ich sexuell verkehre. Es schockiert mich, dass Sie mir so etwas zutrauen. Die einzige, bei der ich eine Ausnahme machen würde, sind Sie, weil Sie eine sehr kluge junge Frau mit bemerkenswertem Verhandlungsgeschick sind. Wenn Sie sich aber weiterhin derartige verbale Ausfälle leisten, werde ich diese Möglichkeit noch einmal überdenken müssen. Ich bin froh, dass Ihr Erfahrungsschatz beschränkt ist, und so wird es auch bleiben, beschränkt auf mich. Ich werte den Begriff untadelig als Kompliment, auch wenn ich mir bei Ihnen nie sicher bin, ob Sie meinen, was Sie sagen, oder ob, wie so oft, Ihre Ironie mit Ihnen durchgeht. Christian Grey, CEO Grey Enterprises Holdings Incorporated, Klammer auf, aus seinem Elfenbeinturm, Klammer zu. Es ist vielleicht tatsächlich keine gute Idee, Anna bei mir arbeiten zu lassen. Von Anastasia Steele betreff nicht für alle Reichtümer dieser Erde. Datum 30. Mai 2011, 19.27 Uhr. An Christian Grey. Sehr geehrter Mr. Grey, ich glaube, ich habe meine Vorbehalte gegenüber einer Tätigkeit in Ihrem Unternehmen bereits zum Ausdruck gebracht. Meine Meinung hierzu hat sich nicht geändert und wird sich auch in naher und ferner Zukunft nicht ändern. Ich muss Sie jetzt verlassen, weil Kate mit dem Essen gekommen ist. Mein Sinn für Ironie und ich wünschen Ihnen eine gute Nacht. Ich melde mich, sobald ich in Georgia angekommen bin. Anna. Aus irgendeinem Grund bin ich ein wenig verärgert, dass sie nicht für mich arbeiten will. Sie hat einen beeindruckenden Notendurchschnitt. Und sie ist klug, charmant und witzig, wäre also eine Bereicherung für jedes Unternehmen. Aber es ist vernünftig, von ihr Nein zu sagen. Von Christian Grey, betreff Armut ist keine Schande, Reichtum auch nicht. Datum 30. Mai 2011, 19.29 Uhr, an Anastasia Steele. Gute Nacht, Anastasia. Ich wünsche dir und deinem Sinn für Ironie einen guten Flug. Christian Grey, CEO Grey Enterprises Holdings Incorporated. Ich schiebe alle Gedanken an Miss Steele beiseite und schreibe Elena eine Antwort. Von Christian Grey, betreff Wochenende, Datum 30. Mai 2011, 19.47 Uhr, an Elena Lincoln. Hallo Elena, meine Mutter kann einfach nichts für sich behalten. Was soll ich dazu sagen? Ich habe ein Mädchen kennengelernt und sie zum Abendessen mitgebracht. Keine große Sache. Wie läuft es bei dir? Gruß Christian. Christian Grey, CEO, Grey Enterprises Holdings Incorporated. Von Elena Lincoln, betreff Wochenende, Datum 30. Mai 2011, 19.50 Uhr, an Christian Grey. Christian, das ist doch Blödsinn. Lass uns essen gehen. Morgen? E.X. Elena Lincoln, Esclaver, for the beauty that is you, trademark. Mist. Von Christian Grey, betreff Wochenende, Datum 30. Mai 2011, 20.01 Uhr, an Elena Lincoln. Klar, Gruß, Christian. Christian Grey, CEO, Grey Enterprises Holdings Incorporated. Von Elena Lincoln, betreff Wochenende, Datum 30. Mai 2011, 20.05 Uhr, an Christian Grey. Willst du das Mädchen kennenlernen, das ich erwähnt habe? E. X. Elena Lincoln, Esclaver for the beauty that is you, trademark. Im Moment nicht. Von Christian Grey, betreff Wochenende. Datum 30. Mai 2011, 20.11 Uhr, an Elena Lincoln. Ich denke, ich lasse vorläufig den Dingen ihren Lauf. Bis morgen. C. Christian Grey, CEO Grey Enterprises Holdings Incorporated. Ich lese mir Freds Vorschlagsentwurf für Eamon Kavanagh durch und nehme mir dann Marcos Bericht über die Verlage von Seattle vor. Kurz vor 22 Uhr lenkt mich ein Ping von meinem Computer ab. Es ist schon spät. Wahrscheinlich eine Nachricht von Anna. Von Anastasia Steele, betreff übermäßig großzügige Gesten. Datum 30. Mai 2011, 21.53 Uhr an Christian Grey. Sehr geehrter Mr. Grey, am meisten entsetzt mich, dass Sie wussten, auf welchem Flug ich gebucht bin. Ihre Stalking-Neigungen sprengen jede Grenze. Hoffen wir, dass Dr. Flynn bald wieder aus den Ferien zurück ist. Ich habe mir eine Maniküre, eine Rückenmassage und zwei Gläser Champagner gegönnt. Ein herrlicher Urlaubsbeginn. Danke, Anna. Ein Upgrade in die First Class. Gut gemacht, Andrea. Von Christian Grey betreff gern geschehen, Datum 30. Mai 2011, 21.59 Uhr an Anastasia Steele. Sehr geehrte Miss Steele, Dr. Flynn ist zurück. Ich habe diese Woche noch einen Termin bei ihm. Wie war die Rückenmassage? Christian Grey, CEO, mit Freunden an den richtigen Stellen. Grey Enterprises Holdings Incorporated. Ich werfe einen Blick auf die Uhrzeit der letzten Mail. Eigentlich müsste sie bereits an Bord sein, falls die Maschine pünktlich ist. Ich gehe rasch auf Google und überprüfe die Abflugzeiten von Seattle Tacoma. Ihr Flug verläuft planmäßig. Von Anastasia Steele betreff starke, kundige Hände. Datum 30. Mai 2011, 22.22 Uhr an Christian Grey. Sehr geehrter Mr. Grey, ein netter junger Mann hat mir den Rücken massiert. Er war sogar sehr nett. Im Abflugbereich für die normalsterblichen Passagiere wäre ich Jean-Paul niemals begegnet. Deshalb nochmals vielen Dank für das Upgrade. Was zum Teufel? Ich weiß nicht, ob ich den Computer nach dem Abflug weiter anlassen darf. Außerdem brauche ich meinen Schönheitsschlaf, der in letzter Zeit reichlich knapp ausgefallen ist. Angenehme Träume, Mr. Grey. Ich denke an Sie, Anna. Versucht sie, mich eifersüchtig zu machen? Hat sie überhaupt eine Ahnung, wie wütend ich werden kann? Sie ist gerade mal ein paar Stunden weg und bringt mich ganz bewusst auf die Palme. Warum tut sie mir das an? Von Christian Grey, betreff genießen Sie es, solange Sie es noch können. Datum 30. Mai 2011, 22.25 Uhr an Anastasia Steele. Sehr geehrte Miss Steele, ich weiß genau, was Sie da tun, und mit Erfolg, das kann ich Ihnen versichern. Beim nächsten Mal werde ich dafür sorgen, dass Sie gefesselt und geknebelt in einem Käfig im Frachtraum sitzen. Eines können Sie mir glauben, Sie in diesem Zustand zu sehen, wird mir noch viel mehr Vergnügen bereiten, als Ihnen ein Upgrade zu spendieren. Ich freue mich schon auf Ihre Rückkehr. Christian Grey, CEO, mit einer juckenden Handfläche, Grey Enterprises Holdings Incorporated. Sie antwortet sofort. Von Anastasia Steele, betreff, ist das ein Witz? Datum 30. Mai 2011, 22.30 Uhr. An Christian Grey. Ich habe keine Ahnung, ob das ein Scherz ist. Wenn nein, bleibe ich lieber gleich in Georgia. Käfige sind eindeutig ein Hard Limit für mich. Tut mir leid, dass ich Sie wütend gemacht habe. Bitte sagen Sie mir, dass Sie mir verzeihen. A. Natürlich ist das ein Scherz. Mehr oder weniger. Zumindest weiß sie jetzt, dass ich wütend bin. Die Maschine müsste bereits in der Luft sein und sie mailt trotzdem? Von Christian Grey. Betreff ist es. Datum 30. Mai 2011, 22.31 Uhr an Anastasia Steele. Wie können Sie jetzt noch mailen? Riskieren Sie etwa das Leben sämtlicher Passagiere an Bord, einschließlich Ihr eigenes, indem Sie mit Ihrem Blackberry herumhantieren? Ich würde sagen, das verstößt gegen unsere Regeln. Christian Grey, CEO, mit zwei juckenden Handflächen, Grey Enterprises Holdings Incorporated. Und wir wissen doch, was passiert, wenn Sie gegen die Regeln verstoßen, Miss Steele. Ich überprüfe auf der SeaTac-Website noch einmal die Abflugzeiten. Ihre Maschine ist bereits in der Luft. Jetzt werde ich eine Weile nichts von ihr hören. Dieser Gedanke und Ihre riskante E-Mail haben mir die Laune verdorben. Ich lasse meine Arbeit liegen, gehe in die Küche und beschließe, mir einen Drink einzuschenken. Heute Abend einen Armagnac. Taylor steckt den Kopf durch die Wohnzimmertür. »Nicht jetzt«, belle ich. »Wie Sie wünschen, Sir.« Er dreht sich um und geht dahin zurück, woher er gekommen ist. »Lass deine schlechte Laune nicht an deinem Personal aus, Grey.« Wütend auf mich selbst gehe ich zum Fenster hinüber und starre auf die Skyline von Seattle. Ich frage mich, wie sie es geschafft hat, mir so unter die Haut zu gehen und warum unsere Beziehung sich nicht in die Richtung entwickelt, die mir vorschwebt. Ich hoffe, dass sie die richtige Entscheidung treffen wird, wenn sie erst einmal in Georgia über alles gründlich nachgedacht hat. Das wird sie doch, oder? Furcht steigt in mir auf und schnürt mir die Brust zu. Ich trinke noch einen Schluck aus meinem Glas und setze mich ans Klavier, um ein wenig zu spielen. Dienstag, 31. Mai 2011. Mami ist weg. Ich weiß nicht, wohin. Er ist da. Ich höre seine Stiefel. Es sind lauter Stiefel. Sie haben silberne Schnallen. Sie stampfen. Laut. Er stampft. Und er brüllt. Ich bin in Mamis Schrank. Verstecke mich. Damit er mich nicht hört. Ich kann still sein. Ganz still. Still, weil ich gar nicht hier bin. Du verficktes Miststück, brüllt er. Er brüllt oft. Du verficktes Miststück. Er schreit Mami an. Er schreit mich an. Er schlägt Mami. Er schlägt mich. Ich höre, wie die Tür zufällt. Er ist nicht mehr da. Und Mami ist auch nicht mehr da. Ich bleibe im Schrank. Im Dunkeln. Ich bin ganz still. Ich bleibe einfach sitzen. Eine lange, lange, lange Zeit. Wo ist Mami? Ein erster Hauch der Morgendämmerung zeigt sich am Himmel, als ich meine Augen öffne. Der Radiowecker verrät mir, dass es 5.23 Uhr ist. Ich habe unruhig geschlafen, geplagt von unangenehmen Träumen. Obwohl ich noch hundemüde bin, beschließe ich, eine Runde zu laufen, um richtig wach zu werden. Ich ziehe einen Jogginganzug an und werfe einen Blick auf mein Telefon. Eine SMS von Anna. Gut, sie ist wohlbehalten angekommen. Das freut mich, und ich überfliege rasch meinen E-Mail-Eingang. Der Betreff von Annas neuester Mail springt mir in die Augen. Machst du mir gern Angst? Verdammt, nein. Meine Kopfhaut ist angespannt. Ich setze mich aufs Bett und scrolle ihre Nachricht nach oben. Sie muss die Mail während ihres Zwischenaufenthalts in Atlanta geschrieben haben, bevor sie mir die SMS geschickt hat. Von Anastasia Steele, Betreff machst du mir gern Angst. Datum 31. Mai 2011, 6.52 Uhr Eastern Standard Time, an Christian Grey. Du weißt genau, wie sehr es mir gegen den Strich geht, dass du so viel Geld für mich ausgibst. Okay, du bist reich, trotzdem ist mir nicht wohl dabei. Ich komme mir dabei vor, als würdest du mich für Sex bezahlen. Allerdings muss ich zugeben, dass es Spaß macht, erster Klasse zu fliegen. Es ist so viel stilvoller als in der Holzklasse. Deshalb danke ich dir dafür. Das ist mein voller Ernst. Jean-Pauls Massage war sehr angenehm. Und er war sehr schwul. Dieses Detail habe ich dir in meiner vorherigen Mail verschwiegen, um dich zu ärgern, weil ich wütend auf dich war. Ich entschuldige mich dafür. Aber wie üblich überreagierst du total. Du kannst nicht einfach solche Dinge schreiben, gefesselt und geknebelt in einem Käfig. Klammer auf, hast du das ernst gemeint oder war das tatsächlich bloß ein Scherz, Klammer zu. Das macht mir Angst. Du machst mir Angst. Ich bin völlig hingerissen von dir und ziehe ernsthaft einen Lebensstil in Betracht, von dem ich bis vergangene Woche noch nicht einmal gewusst habe, dass er überhaupt existiert. Und dann kommst du und schreibst solche Dinge, bei denen ich am liebsten schreiend davonlaufen würde, wenn ich sie lese. Was ich natürlich nicht tun werde, weil du mir fehlst. Sehr sogar. Ich wünsche mir sehr, dass das zwischen uns funktioniert. Aber die Tiefe meiner Gefühle macht mir Angst, wie auch die Abgründe, in die du mich hineinziehst. Was du mir anbietest, ist wahnsinnig erotisch und sexy, und ich bin ein neugieriger Mensch, aber ich habe auch Angst, verletzt zu werden, körperlich und emotional. Du könntest ohne weiteres nach 3 Monaten mit mir Schluss machen, und was bliebe mir dann? Andererseits besteht dieses Risiko ja immer, egal mit wem man sich so einlässt. Das hier ist nun einmal nicht die Art von Beziehung, die ich mir vorgestellt hatte, schon gar nicht als die erste in meinem Leben. Du hattest völlig recht, als du sagtest, ich hätte absolut nichts Devotes an mir. In diesem Punkt stimme ich dir inzwischen zu. Trotzdem will ich mit dir zusammen sein, und wenn ich dafür deine Sub sein muss, werde ich es versuchen. Allerdings fürchte ich, dass ich am Ende grün und blau sein werde, und diese Vorstellung gefällt mir ganz und gar nicht. Ich bin überglücklich, dass du dich darum bemühst, mehr zwischen uns entstehen zu lassen als eine rein körperliche Beziehung. Allerdings muss ich darüber nachdenken, was dieses Mehr für mich zu bedeuten hat. Das ist einer der Gründe, warum ich ein bisschen Abstand wollte. Du bringst mich so um den Verstand, dass ich kaum einen klaren Gedanken fassen kann, wenn ich in deiner Nähe bin. Mein Flug wird aufgerufen, ich muss los. Später mehr. Deine Anna. Sie tadelt mich. Schon wieder. Aber ihre Ehrlichkeit verblüfft mich. Das ist sehr aufschlussreich. Ich lese ihre Mail wieder und wieder und bleibe jedes Mal bei deine Anna hängen. Meine Anna. Sie will, dass es zwischen uns funktioniert. Sie will mit mir zusammen sein. Es gibt Hoffnung, Gray. Ich lege mein Telefon auf meinen Nachttisch und beschließe, dass ich jetzt dringend joggen muss, um meinen Kopf frei zu bekommen und über meine Antwort nachzudenken. Ich laufe meine übliche Strecke, die Stewart Street bis zur Westlake Avenue und dann ein paar Mal um den Danny Park. In meinen Ohren dröhnen »She Just Likes to Fight« von Fortet. Anna hat mir einigen Stoff zum Verarbeiten geliefert. Bezahlung für Sex. Wie bei einer Hure. So habe ich sie nie gesehen. Allein der Gedanke daran macht mich wütend, verdammt wütend. Ich sprinte noch einmal um den Park und mein Zorn treibt mich an. Warum tut sie sich das an? Ich bin reich, na und? Daran wird sie sich einfach gewöhnen müssen. Das erinnert mich an unsere Unterhaltung am Tag zuvor über den Firmenjet. Sie wollte mein Angebot nicht annehmen. Zumindest ist sie nicht hinter meinem Geld her. Aber will sie mich überhaupt? Sie sagt, dass sie von mir hingerissen ist. Mann, es ist doch aber genau umgekehrt. Ich bin von ihr so hingerissen, wie ich es noch nie zuvor erlebt habe. Und trotzdem ist sie quer durchs ganze Land geflogen, um Abstand von mir zu bekommen. Wie soll ich mich dabei denn fühlen? Sie hat recht. Ich bringe sie auf einen dunklen Pfad, aber er führt zu einer weitaus intimeren Beziehung als jeder Blümchensex. Zumindest sehe ich das so. Ich brauche nur an Elliot und seine lässige Einstellung zu seinen Verabredungen zu denken, um den Unterschied zu sehen. Und ich würde sie niemals körperlich oder emotional verletzen. Wie kann sie das nur von mir denken? Ich will sie nur an ihre Grenzen bringen, austesten, was sie mitmacht und was nicht. Sie bestrafen, wenn sie sich über die vorgegebenen Richtlinien hinwegsetzt. Ja, es könnte ein wenig wehtun, aber nicht so, dass es für sie unerträglich wäre. Wir könnten uns an das herantasten, was ich tun möchte, es langsam angehen lassen. Und nun kommt der Haken an der Sache. Wenn sie das tun soll, was ich mir von ihr wünsche, muss ich ihr glaubhaft versichern, dass ich bereit bin, ihr mehr zu geben. Was genau das sein könnte, weiß ich noch nicht. Ich habe sie bereits meinen Eltern vorgestellt. Das war mit Sicherheit schon mehr als sonst. Und es war gar nicht so schwer. Ich drossle mein Tempo bei meiner nächsten Runde um den Park und denke darüber nach, was mich an ihrer Mail am meisten stört. Es ist nicht ihre Furcht, sondern die Tatsache, dass sie die Tiefe ihrer Gefühle für mich in Angst und Schrecken versetzt. Was bedeutet das? Dieses seltsame Gefühl macht sich wieder in meiner Brust breit, und meine Lungen lechzen nach Sauerstoff. Es macht mir Angst. So große Angst, dass ich mir noch mehr abverlange, bis ich vor Anstrengung einzig den Schmerz in meinen Beinen und in meiner Brust spüre und den kalten Schweiß fühle, der über meinen Rücken rinnt. Ja, lass dich darauf nicht ein, Gray. Du musst die Kontrolle behalten. Zurück in meinem Apartment dusche ich rasch, rasiere mich und ziehe mich an. Gail ist in der Küche. Ich gehe auf meinem Weg ins Arbeitszimmer an ihr vorbei. »Guten Morgen, Mr. Gray. Kaffee?« »Bitte«, erwidere ich, ohne stehen zu bleiben. »Ich muss dringend etwas erledigen.« An meinem Schreibtisch werfe ich meinen iMac an und verfasse meine Antwort an Anna. Von Christian Gray betreff endlich, Datum 31. Mai 2011, 7.30 Uhr an Anastasia Steele. »Anastasia, ich bin stinksauer, weil du wieder einmal so offen und ehrlich mit mir bist, sobald du nicht mehr in meiner Nähe bist.« Wieso kannst du das nicht, wenn wir zusammen sind? Ja, ich bin reich, gewöhn dich dran. Weshalb sollte ich kein Geld für dich ausgeben? Du hast mich deinem Vater als deinen Freund vorgestellt. Herrgott! So etwas tut ein fester Freund doch, oder etwa nicht. Und als dein Dom erwarte ich von dir, dass du ohne Widerrede akzeptierst, wenn ich etwas für dich bezahle. Und da wir schon dabei sind, kannst du es deiner Mutter auch gleich erzählen. Ich habe keine Ahnung, wie ich auf deine Bemerkung reagieren soll, dass du dich wie eine Hure fühlst. Natürlich hast du es nicht explizit so ausgedrückt, aber genau das meinst du damit. Ich weiß nicht, was ich sagen oder tun kann, um dir dieses Gefühl zu nehmen. Wenn es nach mir geht, sollst du immer nur das Beste bekommen. Ich arbeite außergewöhnlich hart und kann mein Geld für die Dinge ausgeben, die ich für wichtig erachte. Ich könnte dir jederzeit jeden Herzenswunsch erfüllen, Anastasia. Und genau das habe ich auch vor. Nenn es von mir aus Umverteilung von Vermögen, wenn du dich dann besser fühlst. In jedem Fall muss dir klar sein, dass ich dich niemals als das betrachten könnte, was du angedeutet hast. Und es macht mich sehr wütend, dass du dich so siehst. Du bist eine sehr kluge, witzige, bildschöne junge Frau und hast offenbar massive Probleme mit deinem Selbstwertgefühl. Deshalb überlege ich ernsthaft, ob ich nicht einen Termin bei Dr. Flynn für dich vereinbaren sollte. Ich muss mich dafür entschuldigen, dass ich dir Angst gemacht habe. Die Vorstellung, dich in Angst und Schrecken zu versetzen, ist grauenhaft. Glaubst du allen Ernstes, ich würde dich in den Frachtraum sperren lassen? Ich habe dir meinen Privatjet angeboten, verdammt nochmal. Ja, das war ein Witz und ein mieser noch dazu. Allerdings gebe ich zu, dass mich die Vorstellung, dich gefesselt und geknebelt zu sehen, antörnt. Und das ist kein Witz, sondern die Wahrheit. Auf den Käfig kann ich hingegen problemlos verzichten. Ich weiß, dass du Probleme mit dem Knebeln hast, das haben wir ja bereits besprochen. Und wenn, Schrägstrich, falls ich dich knebeln will, werden wir noch einmal darüber reden. Ich glaube, dir ist noch nicht ganz klar, dass in einer Dom-Sub-Beziehung die Sub sagt, wo es lang geht. Du hast die Macht, über alles zu bestimmen, was zwischen uns passiert. Noch einmal zum Mitschreiben. Du bist diejenige, die die Macht hat, nicht ich. Im Bootshaus hast du Nein gesagt. Wenn du Nein sagst, darf ich dich nicht anrühren. Dafür haben wir ja den Vertrag abgeschlossen. Und du darfst sagen, was du tun willst und was nicht. Wenn wir Dinge ausprobieren und sie dir nicht gefallen, können wir die Vereinbarung jederzeit ändern. Die Entscheidung liegt bei dir, nicht bei mir. Und wenn du nicht gefesselt und geknebelt in einem Käfig sitzen willst, wird es auch nicht dazu kommen. Ich möchte meinen Lebensstil gern mit dir teilen. Ich habe mir noch nie etwas so sehr gewünscht. Ehrlich gesagt, kann ich dich nur bewundern, dass jemand so Unschuldiges bereit ist, sich auf ein solches Arrangement einzulassen. Das bedeutet mir mehr, als du dir vorstellen kannst. Dir ist nicht bewusst, dass du mich völlig in deinen Bann gezogen hast, obwohl ich es dir schon x-mal gesagt habe. Ich will dich nicht verlieren. Es macht mich nervös, dass du 3000 Meilen weit geflogen bist, um eine Weile von mir getrennt zu sein, weil du in meiner Nähe keinen klaren Gedanken fassen kannst. Mir geht es genauso, Anastasia. Sobald wir zusammen sind, ist mein Verstand ausgeschaltet. Das sind die Gefühle, die ich dir entgegenbringe. Ich verstehe, dass du Angst hast. Ich habe mich bemüht, mich von dir fernzuhalten. Ich wusste, dass du unerfahren bist, obwohl ich nie im Leben versucht hätte, etwas mit dir anzufangen, wäre mir das Ausmaß deiner Unschuld bewusst gewesen. Und doch gelingt es dir, mich in einer Art und Weise zu entwaffnen, wie es noch nie jemandem zuvor gelungen ist. Zum Beispiel deine E-Mail. Ich habe sie wieder und wieder gelesen, um deinen Standpunkt zu verstehen. 3 Monate sind ein willkürlich gewählter Zeitraum. Wir können noch 6 Monate oder ein Jahr daraus machen. Wie lange soll es deiner Meinung nach sein? Sag es mir. Ich verstehe, dass ich dir einiges an Vertrauen abverlange. Vertrauen, das ich mir erst verdienen muss. Aber umgekehrt musst du es mir auch sagen, wenn es mir nicht gelingt. Auf der einen Seite wirkst du so stark und unabhängig, aber dann lese ich, was du hier schreibst und sehe eine völlig andere Seite von dir. Wir müssen uns gegenseitig anleiten, Anastasia, und ich bin darauf angewiesen, dass du mit mir sprichst. Du musst mir gegenüber aufrichtig sein, und wir müssen beide einen Weg finden, damit diese Beziehung funktionieren kann. Du hast Angst, du könntest vielleicht nicht devot sein. Nun ja, das wäre möglich. Der einzige Ort, an dem du das korrekte Verhalten einer Sub an den Tag legst, ist das Spielzimmer. Es sieht so aus, als könntest du nur dort zulassen, dass ich die Kontrolle über dich übernehme und tun, was ich von dir verlange, sogar geradezu mustergültig, würde ich sagen. Und ich würde dich niemals grün und blau schlagen. Ich ziehe rosa vor. Außerhalb des Spielzimmers wünsche ich mir sehr wohl, dass du mir Paroli bietest. Das ist eine ganz neue und ungewohnte Erfahrung für mich, die ich nicht missen möchte. Deshalb wäre ich froh, wenn du mir sagen würdest, was genau du damit meinst, wenn du sagst, du willst mehr von mir. Ich will gern versuchen, für alles offen zu sein. Ich werde mich bemühen, dir den Freiraum zu geben, den du brauchst, und dir nicht auf die Pelle zu rücken, solange du in Georgia bist. Ich freue mich schon auf deine nächste Mail. In der Zwischenzeit amüsier dich, aber nicht allzu sehr. Christian Gray, CEO Gray Enterprises Holdings Incorporated. Ich drücke auf Senden und trinke einen Schluck von meinem kalten Kaffee. Jetzt musst du der Dinge harren, die da kommen, Gray. Mal schauen, was sie dazu sagt. Ich marschiere in die Küche und sehe nach, was Gail zum Frühstück gemacht hat. Taylor wartet im Wagen, um mich zur Arbeit zu fahren. »Was wollten Sie gestern von mir?«, frage ich ihn. »Es war nichts Wichtiges, Sir.« »Gut.« Ich starre aus dem Fenster und versuche, Anna und Georgia aus meinen Gedanken zu verbannen. Ich fühle mich elend. Doch dann kommt mir plötzlich eine Idee. Ich rufe Andrea an. »Morgen.« »Guten Morgen, Mr. Gray. Ich bin bereits auf dem Weg, aber können Sie mich mit Bill verbinden?« »Ja, Sir.« Kurz darauf ist Bill in der Leitung. »Mr. Gray, haben Ihre Leute Georgia als Standort für unsere technische Niederlassung in Betracht gezogen? Im speziellen Savannah?« »Ich glaube schon, Sir, aber das müsste ich zuerst überprüfen. Dann tun Sie das, rufen Sie mich zurück.« »Natürlich. Ist das alles?« »Im Moment schon, danke.« An diesem Tag jagt ein Meeting das nächste. Ich werfe hin und wieder einen Blick auf meinen Mail-Eingang, aber von Anna ist nichts gekommen. Ich frage mich, ob ich sie mit dem Ton meiner E-Mail verschreckt habe oder ob sie mit anderen Dingen beschäftigt ist. Mit welchen anderen Dingen? Es ist einfach unmöglich, nicht an sie zu denken. Den ganzen Tag über tausche ich SMS mit Caroline Acton über Kleidungsstücke aus, die sie für Anna ausgesucht hat, und befinde sie für gut oder lehne sie ab. Ich hoffe, die Sachen gefallen Anna. Sie wird in allen umwerfend aussehen. Bill hat mir mitgeteilt, dass wir für unsere Niederlassung einen Standort in der Nähe von Savannah in Betracht ziehen. Ruth stellt darüber Nachforschungen an. Zumindest handelt es sich nicht um Detroit. Elena ruft an und wir verabreden uns zum Dinner im Columbia Tower. »Christian, du bist sehr zurückhaltend, was dieses Mädchen betrifft«, tadelt sie mich. »Ich erzähl dir alles heute Abend. Im Augenblick bin ich beschäftigt.« »Du bist immer beschäftigt«, sie lacht. »Wir sehen uns um 8. Bis dann.« »Warum sind die Frauen in meinem Leben so neugierig? Elena, meine Mutter, Anna.« Ich frage mich zum 100. Mal, was sie gerade macht, und siehe da, endlich meldet sie sich. Von Anastasia Steele, betreff Wortreichtum. Datum 31. Mai 2011, 19.08 Uhr Eastern Standard Time an Christian Gray. »Sie gehören offenbar zu denen, die gern viele Worte machen, Sir. Ich muss jetzt zum Abendessen in Bobs Golfclub. Und nur damit Sie es wissen, ich verdrehe die Augen, wenn ich nur daran denke. Aber Sie und Ihre juckende Handfläche sind ja glücklicherweise weit weg, so dass mein Hinterteil zumindest für den Augenblick in Sicherheit ist. Ihre Mail hat mich sehr berührt. Ich werde darauf antworten, sobald ich dazu komme. Ich vermisse Sie jetzt schon. Schönen Nachmittag noch, Anna.« Das ist kein Nein. Und sie vermisst mich.